Ob der Hell hast du heftige Schranzmocke? Tön mal um den Scheiß. Ja, mega verschwärmt. Hey, alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1 zu 2 und BAZ, ich glaub, du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder kicken morgens schon nach Bier. Da wo 1 zu 2, ich trinke 4 und schon vom Bier. Jetzt schon recht zu voll, doch nicht so viel, ich meine Gier. Trinke Lupe, Wodka, 1 zu 2, mal kriege Bier. Morgen schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. 1 zu 2 und BAZ, ich glaub du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, da hilft nur noch Kokain. Alle meine Brüder kicken morgen schon nach Bier. Da wo 1 zu 2, ich trinke 4 und schon vom Bier. Jetzt schon rest zu frei, doch nicht befriedigt meine Gier. Trinke Lupe, Wodka, 1 zu 2, mal kick Revier. Ich muss nur unter aus der Liebe. Im Studio bin ziemlich deformiert. 1 zu 2 und BAZ, ich glaub du hast kapiert. Wieder viel zu hacke, da ist alle meine Brüder kicken morgens schon nach